am Ende der Wahrheit, am Ende des Lichts, am Ende der Liebe, am Ende, da stehst du. Im Herzen wird es leerer, ein Teil geht nun von mir. Nichts hat überlebt, wir haben schweigend uns schon lange getrennt. Und mit jedem Tag wir uns die Lüge unserer Liebe. Und je weiter wir den Weg zusammen gingen, desto weiter haben wir uns voneinander entfernt. Einsam, gemeinsam, wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit vernebelt, die Trägheit erstickt, der Hochmut macht trunken und die Nähe treibt zum Blut. Tanz, mein Leben, tanz, tanz mit mir noch einmal in den puren Rausch der Nacht in Liebe. Und tanz, mein Leben, tanz, tanz mit mir. Tanz mit mir noch einmal in den puren Rauch der Nacht in Liebe. Kraft und Hoffnung fände. Wenn ich selbst noch den Glauben an uns hätte, wenn ich sie erreichen könnte, sie noch einmal für mich hätte, wenn die Basis unser Fundament, wenn wir uns noch einmal neu entdecken würden, wenn sie nur wollte, ich will. Einsam, gemeinsam, wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit vernebelt, die Trägheit erstickt, der Hochmut macht trunken und die Nähe treibt zur Flut. Tanz, mein Leben, tanz, tanz mit mir, tanz mit mir.